Was nehmt ihr auch den kalten Priester mit, ihr Toren, wenn um Gutes euch zu tun ist, und wählet zum Versöhner den Gottverlassenen, der nicht lieben kann? Hölderlin.